Good morning, good morning. Have a great day. Guten Morgen, einen großartigen Tag wünsche ich dir. So, Paul is telling them in verse 29. Paulus sagt ihnen in Vers 29. So warmly welcome him home in the Lord. Heißt ihn also im Herrn herzlich zu Hause willkommen. Very interesting. Sehr interessant. Paul does not say warmly welcome him home. Paulus sagt nicht, heißt ihn herzlich zu Hause willkommen. He said warmly welcome him home in the Lord. Sondern heißt ihn im Herrn herzlich willkommen zu Hause. Do you know, it's a very big difference if you receive somebody or if you receive somebody in the Lord. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob du jemanden empfängst oder ob du jemanden im Herrn empfängst. And obviously it was very, very important to Paul that they received him in the right way. Und offensichtlich war es sehr wichtig für Paulus, dass sie ihn richtig empfingen. Think about this. Überleg mal. If you would treat everybody the way the Lord treats them. Wenn du jeden so behandeln würdest, wie der Herr es tut. And if you would treat everybody as a beloved child of the Lord. Und wenn du jeden als geliebtes Kind Gottes behandeln würdest. What would happen? Was würde dann passieren? Ah, you would welcome these people completely differently. Du würdest sie komplett anders willkommen heißen. How? Wie? Well, Paul tells us. Paulus sagt es uns. With joyous love. Mit freudiger Liebe. And esteem him highly. Und lasst ihm große Ehre zuteil werden. For people like him deserve it. Denn Menschen wie er verdienen es. Do you know what? Weißt du was? We try to get things from God by bargaining with God. Wir versuchen etwas von Gott zu bekommen, indem wir mit ihm verhandeln. And we think because we've prayed long, we've fasted enough, now we deserve something. Und wir denken, indem wir lang genug beten und fasten, verdienen wir etwas. But of course that's not true. Aber natürlich stimmt das nicht. The only reason why we deserve anything from God, der einzige Grund, warum wir etwas von Gott verdienen, is because of what Jesus did on the cross. Ist aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. There is absolutely no other reason. Es gibt absolut keinen anderen Grund. So what is happening right here? Also was passiert hier? He didn't deserve anything from God, but he deserved something from his Christian brothers. Er verdiente nichts von Gott, aber von seinen Geschwistern in Christus. Paul said, guys, he deserves to be treated well. Paulus sagt, er verdiente es, dass ihr ihn gut behandelt. Why did he deserve to be treated so special? Warum verdiente er es, so besonders behandelt zu werden? Look, he said, esteem him highly. Receive him with love. Er sagt, lasst ihm große Ehre zuteil werden, empfangt ihn mit Liebe. And then comes the word but. Und dann kommt das Wort denn. Because of me, he put his life on the line. Denn meinetwegen hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt. Despising the danger. Und die Gefahr nicht gescheut. So that he could provide for me with what you couldn't, since you were so far away. Damit er mich mit dem versorgen konnte, was ihr nicht konntet, weil ihr so weit weg wart. Think about this. Denk darüber nach. Paul said the guy really deserved to be well treated because he was literally willing to die just to serve me. Paulus sagt, dieser Mann hat wirklich verdient, gut behandelt zu werden, weil er buchstäblich bereit war zu sterben, um mir zu dienen. You guys wanted to, but you couldn't. You're too far away. Ihr konntet es nicht, weil ihr zu weit weg wart. But for this guy to bring the provision to Paul, and later we'll speak about this, it was actually material provision. Aber dieser Mann versorgte Paulus, darüber reden wir später noch, es handelte sich dabei um materielle Versorgung. For this guy to provide materially for Paul, it was a sacrifice. Für diesen Mann war es ein Opfer, materiell für Paulus zu sorgen. So many of us we give and it doesn't cost us anything. Viele von uns geben und es kostet uns absolut nichts. You know, we give from our overflow. Wir geben von unserem Überfluss. And yes, that's good. Und ja, das ist gut. Of course, it's wonderful. Natürlich ist das wunderbar. But look, this guy, he literally was willing to lay down his life just so he could provide for Paul. Doch schau, dieser Mann war bereit, sein Leben zu geben, nur um für Paulus zu sorgen. Of course he is worthy to be honored. Natürlich ist er es wert, geehrt zu werden. But you know what I find really interesting here? Aber weißt du, was ich hier wirklich interessant finde? There is no sign that Epaphroditus was looking for honor for himself. Es gibt kein Anzeichen, dass Epaphroditus selbst Ehre gesucht hat. Paul wasn't looking for honor for himself either. Paulus hat auch keine Ehre für sich gesucht. As a true apostle that carried the heart of Jesus, als wahrer Apostel, der das Herz Jesu hatte, Paul made sure that the people who need to be honored will be honored. Sorgte Paulus dafür, dass die Menschen, denen Ehre gebührte, auch geehrt wurden. Think about it. Überleg mal. We've been simply told honor your leaders. Uns wurde einfach gelehrt, Ehre deine Leiter. Paul doesn't say that. Paulus sagt das nicht. Paul doesn't say honor Epaphroditus because he's a leader. Paulus sagt nicht, ehrt Epaphroditus, weil er ein Leiter ist. He doesn't say honor him because he's a fellow apostle. Er sagt nicht, ehrt ihn, weil er auch ein Apostel ist. Nein. He's honor him because he was willing to die. Er ehrt ihn, weil er bereit war zu sterben. Let me ask you a question. Lass mich dich etwas fragen. How many of these great men and women of God you know that they're willing to actually lay down their life? Wie viele der großen Männer und Frauen, die du kennst, sind wirklich bereit, ihr Leben niederzulegen? You know? Weißt du was? Listen to the heart. Hör ihren Herzen zu. He needs to be honored, not because he was seeking honors, not because he had a position, not because he built a great ministry. Epaphroditus sollte geehrt werden. Nicht, weil er Ehre suchte, in einer bestimmten Position war oder einen großen Dienst aufgebaut hat. But because his heart was to die, to lay down everything and to serve Jesus. Sondern weil es sein Herz war, bereitwillig zu sterben, alles niederzulegen und Jesus zu dienen. How do we know that? Woher wissen wir das? Look what he says. Schau, was Paulus sagt. And he did it all because of his ministry for Christ. Und er tat dies alles wegen seines Dienstes für Christus. So Paul said before that he did it to serve Paul and to bring provision to Paul. Paulus sagte zuvor, dass Epaphroditus das tat, um ihm zu dienen und ihn zu versorgen. But now Paul said that that wasn't really the truth. Aber jetzt sagt Paulus, dass das gar nicht stimmt. He did it for Christ. Er tat es für Christus. My friend. Mein Freund. Paul lived and modeled that whatever we do it for Christ and not for man. Paulus lebte vor, dass wir alles, was wir tun, für Christus tun und nicht für Menschen. You will always produce the people after your own kind, not after what you say and preach. Du wirst immer Menschen deinesgleichen hervorbringen und nicht gemäß dem, was du sagst und predigst. Paul lived that we lay down our lives and we serve Jesus, and that's why we serve people. Paulus lebte, dass man sein Leben niederlegt, Jesus dient und deshalb Menschen dient. And so did Epaphroditus. Das gleiche tat Epaphroditus. So he earned to be honored. Er verdiente also, geehrt zu werden. How? Wie? By being a servant. Indem er ein Diener war. By laying down his life. Indem er sein Leben niederlegte. Not thinking about himself. Nicht an sich selbst dachte. Thinking about the others. Sondern an die anderen. We honor those who are in a higher position, but not those who lay down their life serving. Wir ehren die, die in einer höheren Position sind, aber nicht diejenigen, die ihr Leben dienend niederlegen. May we all learn what it means to serve Christ. Mögen wir alle lernen, was es heißt, Christus zu dienen. And may we all learn who deserves true honor. Und mögen wir alle lernen, wer wirklich Ehre verdient. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.